Erster, viele Menschen haben schon an Gott geglaubt. Wir sollen alles ablegen, was uns hindert. Wir sollen gut laufen in unserem Leben mit Gott. Zweiter, wir sollen auf Jesus schauen. Er hat uns den Glauben gezeigt. Er hat Schlimmes ertragen und ist jetzt bei Gott. Dritter, denkt an Jesus. Böse Menschen waren gegen ihn. Deshalb sollt ihr nicht traurig werden. Vierter, ihr habt noch nicht so sehr gegen die Sünde gekämpft, dass ihr sterben musstet. Fünfter, Gott spricht zu euch wie zu seinen Kindern, mein Kind, ärgere dich nicht, wenn Gott dich erzieht. Sei nicht traurig, wenn er dich zurechtweist. Sechster, Gott erzieht die Menschen, die er lieb hat. Er straft jeden, den er als sein Kind annimmt. Siebter, haltet durch, wenn Gott euch erzieht. Gott behandelt euch wie seine Kinder. Jeder Vater erzieht seine Kinder. Achter, wenn ihr keine Erziehung bekommt, dann seid ihr keine echten Kinder. Neunter, unsere Väter haben uns früher auch erzogen. Wir haben auf sie gehört. Jetzt sollen wir noch mehr auf Gott hören, damit wir leben können. Zehnter, unsere Väter haben uns nur kurze Zeit erzogen. Gott erzieht uns, damit wir gut werden und zu ihm gehören. Elfte, Erziehung macht uns zuerst traurig. Aber später bringt sie Gutes. Wir lernen, richtig zu leben und Frieden zu haben. Zwölfter, deshalb macht eure Hände und Knie wieder stark. Dreizehnter, geht den richtigen Weg. Dann können auch schwache Menschen wieder gesund werden. Vierzehnter, bemüht euch, mit allen Menschen Frieden zu haben. Lebt heilig. Sonst könnt ihr Gott nicht sehen. Fünfzehnter, passt auf, dass niemand Gott verlässt. Lasst keine Bitterkeit wachsen. Sie kann viele Menschen schlecht machen. Sechzehnter, seid nicht schlecht wie Esau. Er hat sein wichtiges Recht für Essen verkauft. Siebzehnter, später wollte Esau den Segen bekommen. Aber es war zu spät. Er konnte es nicht mehr ändern, auch wenn er weinte. Achtzehnter, ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen kann. Dort war Feuer, Dunkelheit und Sturm. Neunzehnter, man hörte eine Trompete und Worte. Die Menschen wollten nicht, dass Gott zu ihnen spricht. Zwanzigster, sie hatten Angst vor dem Befehl, wenn ein Tier den Berg berührt, muss es sterben. 21. Alles war so schrecklich. Sogar Mose hatte Angst. 22. Ihr seid zu einem anderen Berg gekommen, zum Berg Zion, zur Stadt Gottes, zum neuen Jerusalem. Dort sind viele Engel. 23. Dort sind alle, die zu Gott gehören und im Himmel aufgeschrieben sind. Dort ist Gott, der Richter. Dort sind die Menschen, die gut geworden sind. 24. Dort ist Jesus, der uns mit Gott verbindet. Sein Blut ist wie eine Botschaft, die besser ist als die von Abel. 25. Passt auf, dass ihr nicht ablehnt, was Gott sagt. Früher haben die Menschen Gott abgelehnt, der auf der Erde sprach. Sie wurden bestraft. Wir werden noch mehr bestraft, wenn wir Gott ablehnen, der vom Himmel spricht. 26. Gottes Stimme hat früher die Erde erschüttert. Jetzt sagt er, ich werde nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. 27. Das bedeutet, alles, was erschüttert werden kann, wird verschwinden. Nur das, was fest ist, bleibt. 28. Wir bekommen ein Reich, das nicht zerstört werden kann. Deshalb sollen wir dankbar sein und Gott ehren. Wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben. 29. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, das alles Böse verbrennt.